wär's gerne etwas Großes in deinem harten Leben. Kauf dir Heils und du wirst die Wahrheit sehen. Das ist oben auch nicht besser als das unten, mein Freund. Stellst dir Fragen, doch bekommst keine Antwort erneut. Du stehst im Leben gefehlt, weil du die Leute vermisst. Da du niemanden kennst und keine Freunde besitzt. Du hast nur ein Holzpferd, es ist für dich Gold wert. Mach dich auf die Suche nach dem heiligen Goldberg. Dass du nicht mehr Geld brauchst, haust für die Lotterie ein sorgenfreies Leben. Mit Cash ist deine Fantasie. Du hast keinen Job, deine Eltern wurden Auswurf. Der Markt wird schon lange rumgeklaut. Länger am Ball, wie bist auf einen Studenten. Denke nicht an das Scheitern, du kannst das Leben gleich beenden. In den eigenen vier Wänden mit nur einem Messerschnitt. Bist zwar kein Musiker, doch das wird sicherlich dein bester Hit. Es ist ein harter Weg, wenn dich dein Vater schlägt. Und du alleine den Klopfstein deiner Oma pflegst. Du kannst spüren, dass das Leben zu dir eiskalt ist. Eiskalt ist, wie wenn du einen Eisball frisst. Der harte Weg, wenn dich dein Vater schlägt. Und du alleine den Kraftstand deiner Oma pflegst. Du kannst spüren, da das Leben zu dir eiskalt ist. Eiskalt ist, wie wenn du einen Eisball frisst. Zieh dein Ding durch, wie ich's bei deiner Mutter mach. Oder geh zu Nutten, falls du irgendwann das Schutter hast. Dass du keine Butter magst, sieh daran, du bist weich genug. Oder Vegetarier wegen dem Fleisch gedrungen. Drum hast du dich selbst und deine Körperteile. Ich kenn eine Lösung, komm zu mir, da ich kein Körperteil. Die Wörter schreibe, die deinesgleichen überlegen sind. Als Analphabet bist du normal in den Gegenwind. Rote Kreuz macht für dich die Spendenaktion. Doch du brauchst es ja nicht, du bist der Held der Nation. In deinen Träumen bist du viel, doch im Backhaus kommst du nie dran. Wir sind die, die das Wetter kontrollieren. Mann. Der Albtraum beginnt und wir schicken dir eine Regenwolke. Wir haben keinen Grund, wir nehmen den, da du reden wolltest. Da du leben solltest, ist es ein harter Weg. Mit Vater aus dem Zirkus und der Mutter, die am Platter lebt. Es ist ein harter Weg, wenn dich dein Vater schlägt. Und du alleine den Klappstein deiner Oma pflegst. Du kannst spüren, dass das Leben zu dir eiskalt ist. Eiskalt ist, wie wenn du einen Eisball frisst. Der harte Weg, wenn dich dein Vater schlägt. Und du alleine den Klappstein deiner Oma pflegst. Du kannst spüren, da das Leben zu dir eiskalt ist. Eiskalt ist, wie wenn du einen Eisball frisst.